Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 108 mit Sister Nancy, Toots and the Maytals, Chakademus and Pleas, Woody Man, Bluegrass Aliens, Sahib Chiab, Jim Hall, Curtis Jones, Screamin' Jay Hawkins, Richard and Linda Thompson, John Martin und Jackie Mitto. Eine Entwicklung des Reggae durch 4 Jahrzehnte eröffnet Framats musikalisches Fundbüro von den 70ern mit dem Organisten Jackie Mitto, der 1972 Ghetto-Orgen aufnahm, das natürlich der alte Blues-Titel des US-amerikanischen Sängers und Harmonikaspielers Willie Copps war und Jahrzehnte später noch einmal Bekanntheit in der Version von der jamaikanischen Sängerin Dawn Penn erlangte. Danach Sister Nancy, Jahrgang 1962 mit ihrem bekanntesten Dancehall-Hit Bam Bam von 1982 und danach geht's zum ganz frühen Reggae ins Jahr 1966, Toots Hibbert and the Maytals Bam Bam. Den Abschluss bildet ein weiteres Lied im Dancehall, in Dancehall-Manier, Murder She Wrote, Interpreten Chakademus DJ und als Sänger Pleas, produziert von Sly and Robbie und ihrem Gitarristen Lloyd Gitsy Willis. The thing called a bomb bomb. The people with the arms of American. Little different style, different fashion. You know? Tell me, say one thing, Nancy, can't understand. One thing, Nancy, can't understand. One thing, they might talk about me ambition. Say one thing, they might talk about me ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them, no, no, it's from creation. I told them, no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo. What a bam, bam, bam, bam. Bye. She looks sexy. All she worship is being vanity. The girl la brosse à la bagonche, look ready. When she wash her clothes, it dirty, girl, you not ready. If you can't cook for me, girl, you not ready. If you can't wash me, girl, you not ready. If you know you're flirty, flirty, flummy. You're pretty fierce and bad character. Then the kind of living can hold you, come for me now. You're pretty fierce and bad character. Then the kind of living can hold you, cause I stand still. You're not paying me like that. Noch ein kleiner Nachtrag zu Chakademus und Plies. Murder, She Wrote wurde 1992 veröffentlicht. Im Jahr 2013 spielte der Gitarrist Woody Mann ein Tributalbum für seinen alten Gitarrenlehrer Reverend Gary Davis ein, bei dem er als 16-Jähriger in seiner Geburtsstadt New York City von 1968 bis 1972 Unterricht nahm. Ein prominenter Musiklehrer war Woody Mann nicht genug und in New York saß man damals direkt an der Quelle, also nahm Gitarrist Woody Mann gleich noch Unterricht in Harmonielehre beim Jazzpianisten Lenny Tristano von 1973 bis 1978. Wir hören von 2013 New Buck Dance. Nice song. Hope you like it. It's called The Boxer. Seldom told. promises. All lies and jest. Still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station, running scared, laying low, seeking out the four quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the girls on 7th Avenue. I do declare, there were times I was so lonesome that I took comfort there. And I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home. Where the New York City winters are not bleeding me. Bleeding me. Going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every bud that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, but the fighter still remains. Nach Woody Mann und New Buckdens präsentierte ich eine Live-Aufnahme von 1971. Das Lied natürlich The Boxer von Simon & Garfunkel, aber in der Version einer Band aus Kentucky, 1968 in Louisville gegründet, unter anderem vom Gitarristen Dan Crary, Bluegrass Aliens. Bluegrass Aliens war die erste Band, die sich selbst als Newgrass und nicht mehr als Bluegrass bezeichnete und signalisierte damit, sich anderen Stilrichtungen zu öffnen. Auf The Boxer, unter anderem mit Sam Bush an der Mandoline und Courtney Johnson an Banjo, hören wir schon Dan Crary's Nachfolger an der Gitarre, Tony Rice. Von einer Live-Aufnahme aus den USA im Jahr 1971 geht es nun weitere 8 Jahre zurück in die Vergangenheit nach Kopenhagen, Dänemark, ins Montmartre Jazzhaus. Im Oktober 1963 gastiert in Skandinavien nicht nur das American Folk Blues Festival, sondern auch der Flötist und Saxophonist Saib Shihab. In der Band ein sehr junger Bassist namens Neil Henning Ørsted-Petersen, der noch von sich reden machen sollte und unter anderem mit Oscar Petersen, Archie Shepp und anderen dieses Kalibers Plattenaufnahmen machte. Saib Shihab war Ende der 50er Jahre von den USA nach Skandinavien ausgewandert. Da war er nicht der einzige Jazz- oder Bluesmusiker. 1973 kehrte er wieder in die USA zurück und von diesem Zeitpunkt an pendelte er zwischen Dänemark und den USA. Wir hören das Stück 47 Blues. Der Gitarrist ist übrigens Ole Molin. Thank you. nach dem zumindest außerhalb Skandinaviens nicht so sehr bekannten Gitarristen Ole Molin kommt als nächster Interpret ein sehr bekannter Gitarrist, zumindest in Jazzkreisen. Jim Hall kam ursprünglich von der klassischen Gitarre, ging 1956 mit 26 Jahren von Cleveland, Ohio nach Los Angeles, Kalifornien, um beim Drummer Chico Hamilton einzusteigen. Danach spielte er zusammen mit dem Saxophonisten Jimmy Giuffre und dem Posaunisten Bob Brookmeyer im Trio. Da gibt es auch Filmaufnahmen, Jazz on a Summer's Day vom Newport Jazz Festival 1958. Sehr zu empfehlen, der Film. 1957 nahm er seine erste LP als Bandleader auf, die aber sogar für Jazzverhältnisse ein kommerzieller Flop war. Daraus Too Close to Comfort. Sänger und Gitarrist Curtis Jones wurde 1906 in Texas geboren, ging 1936 nach Chicago und machte ein Jahr später sein Plattendebüt. Zwischen 1937 und 1941 komponierte er die späteren Standards Tin Pan Alley und Lonesome Bedroom Blues. Die nahm er auch auf, aber auch Decoration Day, das beide Sonny Boy Williamsons 1 und 2 unabhängig voneinander in verschiedenen Jahrzehnten aufnahm, stammte aus der Feder von Curtis Jones. Der Zweite Weltkrieg unterbrach Jones' Plattenkarriere, die er erst wieder 1953 aufnehmen konnte. 1962 wanderte er nach Spanien aus und lebte dort und in Marokko. Abwechselnd tourte durch Europa und veröffentlichte in den 60er Jahren für die Label Decca und Blue Horizont. Während einer Tour durch Deutschland 1971 verstarb Curtis Jones an einem Herzinfarkt in München. So, jetzt kommt Glamour and Glory von Curtis Jones mit dem Bassisten Ransom Nolan aus dem Jahr 1941. Danach gibt es schwarzen Rock'n'Roll von Screamin' Jay Hawkins mit Little Demon, die B-Seite von seinem Klassiker I Put a Spell on You. Erschien auf dem OK-Label 1956, einem Label, auf dem auch schon Curtis Jones veröffentlichte. Wer nun bei der Session in New York City in der Studioband war, ist nicht so ganz eindeutig. Panama Francis am Schlagzeug und Al Lucas am Bass, da ist man sich wohl einig. Bud Johnson am Bariton-Saxophon wird fast auch immer erwähnt. Bei den Gitarristen ist mal Mickey Baker und mal René Hall und auch beim Tenor-Saxophonisten ist man sich uneinig. Mal ist es Al Sears, ein anderes Mal Sam the Man Taylor. Ja, in jedem Fall gute Musiker, die auf unzähligen Platten dieser Zeit spielten. Hold me tight, hold me in your loving arms all night, so that the glamour and the glory, yes, the glamour and the glory, the glamour and the glory can make me feel all right. Don't be discouraged, don't be misled, just do exactly the way I said, and the glamour and the glory, yes, the glamour and the glory, the glamour and the glory, baby, will turn cherry red. Take it around some. The doors of love is open wide, and all you got to do is just step inside. So the glamour and the glory, yes, the glamour and the glory, the glamour and the glory can keep you satisfied. Now lay your racket good and slow. You don't need no telling, you already know, cause the glamour and the glory, the glamour and the glory, the glamour and the glory, baby, they told me so. On the foggy hill rocks with a crazy little demon blowing his top, fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did a mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama him in his soul for the one he loves. So he had death on his mind, cause my demon let him go. Going around through the world till he understand his pain. Somebody help him get his demon home again. He did a even pushed back time. Took the fruity out of fruity, had the devil drinking wine. He did a she finally got across to the crazy little demon that a woman still a boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can still hear the demon blowing his top. He did a night, bought in afternoon. He even made leap year jump over the moon. He took the 4th of July and he put it in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a Zum Abschluss dieser Episode von Framatz Musikalisches Fundbüro, Musik von zwei Gitarristen aus dem immer noch Vereinigten Königreich. Meine Aufnahmen stammen aus den frühen bis mittleren 70er Jahren. Zuerst Richard Thompson mit seiner damaligen Gattin Linda. I want to see the bright light tonight. Richard Thompson war einst Mitglied der Band Fairport Convention. Und dann last but not least John Martin, der schon früh mit diversen Gitarreneffekten, Hallgeräten etc. experimentierte. So ist auch I'd Rather Be the Devil eine sehr freie Bearbeitung des 1931er Originals vom Blues-Sänger, Gitarristen und Pianisten Skip James. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, sagt Frank Matthias. So much evil just at home. So much